Dialog 2. Mit Checkkarte? Geben Sie bitte Ihre Geheimzahl ein und bestätigen Sie. Unterschreiben Sie bitte hier. Das ist Ihre Quittung. Vielen Dank.